Schule als Schluss. Sie ist immer nachts unterwegs, weil sie anschaffen muss. Peter nimmt nichts mehr wahr, er lässt sich einfach gehen. Nur mit Drogen ist es wunderbar, so kann er mit Problemen leben. Jeden Tag sehe ich sie, die Jugend ohne Halt. Eine Gesellschaft voller Gier, es ist wohl an der Zeit. Doch in diesem Land, so ist mir klar, regiert Korruption das Bild. Niemand glaubt, doch es ist wahr, die Jugend auf sich gestellt. Unsere Jugend geht im Bach hinab, die Zeit rennt uns davon. Ich sehe viel aus der Stadt jeden Tag, haben wir denn schon verloren? Hinab. Die Zeit rennt uns davon. Ich sehe viele zerstörte jeden Tag. Haben wir denn schon verloren?